Europa veranstaltet heute einen Krisengipfel, um Griechenland erneut unter die Arme zu greifen. Amerika muss mit seiner Finanzkrise alleine fertig werden. Auch die Amerikaner leben seit langem über ihre Verhältnisse. Sie leben auf Pump. Nur ihre Kreditwürdigkeit hat nie in Frage gestanden. Amerikanische Staatsanleihen gelten als risikofreie Anlage schlechthin. Was die Vereinigten Staaten in die Bredouille bringt, ist ein Mangel an politischer Führungskraft in Washington. Er gefährdet die Kreditwürdigkeit des Landes, den Dollar als Reservewährung und letztlich auch die Staatsfinanzen. Da bahnt sich im Zeitlupentempo eine Katastrophe an, die anscheinend niemand zu verhindern weiß. Seit Wochen wird gepokert und dabei geht es nicht um Milliarden, sondern um Billionen. Im laufenden Haushaltsjahr geben die Vereinigten Staaten 3,7 Billionen Dollar aus. Sie nehmen aber nur 2,2 Billionen ein. Also fehlen 1,5 Billionen, ziemlich genau 40% der Staatsausgaben. Die muss Washington aufnehmen und das seit Jahren. Die Gesamtverschuldung hat die 14 Billionen Dollar Grenze überschritten, was in etwa dem Wert der gesamten amerikanischen Volkswirtschaft nahe kommt. Der Schuldendienst schlägt in diesem Jahr mit 255 Milliarden Dollar zu Buche, Tendenz steigend. Und es wird nicht einfacher, denn nach und nach scheidet jetzt die Babyboom-Generation aus dem Arbeitsleben aus und es sind fast 80 Millionen Menschen. Die Steuereinnahmen sinken, die Sozialausgaben explodieren, die Kreditaufnahme geht weiter. Sofern der Kongress einverstanden ist, denn er bestimmt die Höhe der Einnahmen, die Höhe der Ausgaben und auch den Kreditrahmen, und zwar per Gesetz. Die Verschuldensobergrenze liegt derzeit bei 14,29 Billionen Dollar. Erreicht wurde diese Grenze bereits Mitte Mai. Aber der Finanzminister ließ wissen, mit Buchungsmanövern lasse sich die Frist bis zum 2. August hinausschieben, aber dann müsse der Kongress die Verschuldensobergrenze angehoben haben. Andernfalls müsste eine Reihe von Zahlungen gesperrt, reduziert oder verzögert werden, darunter der Sold der Soldaten, die Auszahlung der Renten, der Sozialversicherung, der Krankenversicherung für Senioren, die Auszahlung des Arbeitslosengeldes, der Steuerrückzahlungen und der Zinsen auf die nationalen Schulden. Niemand wollte glauben, dass der Kongress ein solches Debakel riskieren würde. Aber zwei Wochen vor Ablauf der Frist konnte Präsident Obama nicht einmal garantieren, dass am 3. August die Rentenschecks hinausgingen, weil möglicherweise kein Geld in der Truhe sei. I cannot guarantee that those checks go out on August 3rd if we haven't resolved this issue. Because there may simply not be the money in the coffers to do it. Neben den Rentnern müssten auch Soldaten und Angehörige des öffentlichen Dienstes mit stark gekürzten Bezügen rechnen. Tausende von Maßnahmen müssten gestreckt oder gestoppt werden. Außerdem, so Notenbankchef Bernanke, könnten die USA ihre Kreditwürdigkeit aufs Spiel setzen, wenn sie ihre Schulden nicht bedienen sollte. Die Qualität und Reputation unserer Schatzanleihen ist ein enormer Aktivposten, der uns niedrige Zinsen beschert. Ich bitte den Kongress dringend, jeden möglichen Schritt zu tun, die Nichtbedienung unserer Schulden oder auch nur deren Wahrscheinlichkeit zu vermeiden. Zwei Ratingagenturen, Moody's und Standard & Poor's, haben bereits gewarnt, dass die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten herabgestuft werden könnte. Mit der Folge, dass Großanleger gezwungen sein könnten, amerikanische Staatspapiere abzustoßen. Banken im Besitz solcher Papiere müssten womöglich ihre Reserven erhöhen. Auf jeden Fall würden die Zinsen für künftige Kredite steigen, was auf Haushaltskredite und Hypotheken durchschlagen müsste. Niemand wollte sich vorstellen, dass der Kongress derlei in Kauf nehmen könnte, aber er scheint keine Lösung zu finden. Eine Verschiebung des Termins 2. August hat Finanzminister Geithner kategorisch ausgeschlossen. Wir haben alle Optionen überprüft. Wir haben keine Möglichkeit, dem Kongress mehr Zeit zu geben. Die Zeit läuft uns davon. Eine Vorlage, die als Gesetz am 2. August in Kraft treten soll, müsste eigentlich morgen zur Beratung vorliegen. Es sieht nicht danach aus, dass dies zustande kommt. Für alle Fälle wird der Senat auch am Samstag und am Sonntag tagen. Präsident Obama wirkte nicht sehr optimistisch in den letzten Tagen. Ich sehe keinen Lösungsweg, wenn Sie nicht einlenken. Punkt. Mit der Einstellung, es geht nach mir oder überhaupt nicht, kriegen wir wahrscheinlich nichts zustande, denn wir haben eine gespaltene Regierung. Gespaltene Regierung heißt, eine Partei hält das Weiße Haus, die andere stellt die Mehrheit in einer oder auch in beiden Kammern des Kongresses. In Washington ist das kein Beinbruch, es ist fast schon der Normalfall. Das System der Checks and Balances, der Kontrollen und Gegengewichte, erfordert ohnehin den permanenten Kompromiss. Sie müssen sich alle zusammenraufen, der Kongress und das Weiße Haus, das Repräsentantenhaus und der Senat, der Bund und die Einzelstaaten, Demokraten und Republikaner. Bei den Kongresswahlen im November letzten Jahres eroberten die nach 8 Bush-Jahren fast schon totgesagten Republikaner eine solide Mehrheit im Repräsentantenhaus. Damit waren sie de facto an der Regierung beteiligt. Gegen ihren Willen kommt kein Gesetz zustande. Auch keine Erhöhung der Verschuldensobergrenze. Der neue Speaker, John Boehner, ist der natürliche Gegenspieler des Präsidenten. Ohne ernsthafte Ausgabenkürzungen, ohne die Reform der gesetzlich festgeschriebenen Programme, wird dieses Problem nicht gelöst. Nach den Kongresswahlen im November sahen sich Präsident Obama und die verbliebene demokratische Mehrheit im Senat gezwungen, sich auf die Unausweichlichkeit von drastischen Ausgabenkürzungen und den Abbau der Neuverschuldung einzustellen. Im Grunde ist das eine gute Nachricht. Die schlechte ist, dass Speaker Boehner die Mehrheit des Hauses nicht zu den unausweichlichen Kompromissen bewegen kann. We have a number of our members who just don't believe that they should ever vote to increase the debt ceiling. Einige unserer Mitglieder glauben einfach nicht, dass sie je für die Anhebung der Verschuldensobergrenze stimmen sollen. Ein ungewöhnliches Eingeständnis. Speaker Boehner brach die Verhandlungen mit Präsident Obama über eine große Lösung ab, als er feststellte, dass ihm der Rückhalt in der eigenen Fraktion fehlt. Auch Boehner sagt, den 2. August zu verpassen, könne die Märkte durcheinander bringen und zu einer realen Katastrophe führen. Niemand wolle das. Missing August 2nd could spook the market and you could have a real catastrophe. Nobody wants that to happen. Prompt tönte es Boehner aus den eigenen Reihen entgegen, das Problem mit dem Speaker sei, dass er dem Präsidenten glaube, er rate ihm damit aufzuhören, so ein Republikaner aus Texas. The problem with the speaker and him saying that is he believed the president, and I will encourage the speaker not to believe the president anymore. Die Abgeordnete Michelle Bachmann aus Minnesota, das Sprachrohr der Tea Party Anhänger innerhalb der republikanischen Fraktion, erklärt in einem Wahlspot, sie bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei, sie wisse, dass wir nicht weiter Geld ausgeben können, das wir nicht haben. Und deshalb habe sie gegen die Rettung der Banken und gegen das Konjunkturpaket gestimmt. Ich werde nicht für die Anhebung der Verschuldensobergrenze stimmen. Was immer Speaker Boehner aushandeln mag, sie ist dagegen. Ron Paul aus Texas ebenfalls, ein weiterer Präsidentschaftsbewerber, inzwischen so etwas wie der Guru der Tea Party-Anhänger. Ich bin gegen die Anhebung der Verschuldensobergrenze, ich stimme dagegen. I'm opposed to raising the debt ceiling. I'm going to vote against it. Die dagegen sind, finden Unterstützung bei konservativen Gruppen. Knicken die Republikaner ein oder zeigen sie Rückgrat? Fragt dieser Spot. What will Republicans do? Cave in or show some spine? Kein Wunder, dass sich Präsident Obama zunehmend verärgert zeigt. Einige der Berufspolitiker wissen es besser. Zu erklären, die Verschuldensobergrenze nicht anzuheben, ist unverantwortlich. Durchgesetzt haben die Republikaner unter Speaker Boehner, dass eine Anhebung der Verschuldensobergrenze eine nachhaltige Kürzung der Staatsausgaben erfordert. Präsident Obama hat sich das viel zu spät zu eigen gemacht. Nur mit dem Wie, etwa mit der mittelfristigen Privatisierung der Sozialversicherung, ist er nicht einverstanden. Außerdem will der Präsident die Steuernachlässe für Großverdiener oder auch für Ölkonzerne abschaffen. Hier legen sich die Republikaner quer. But the American people will not accept and the House cannot pass a bill that raises taxes on job creators. Das amerikanische Volk wird das nicht akzeptieren. Und das Haus kann kein Gesetz verabschieden, das Steuern für Arbeitgeber erhöht. Senator Mitch McConnell, der Führer der republikanischen Minderheit im Senat, stößt in dasselbe Horn. The American people pretty clearly believe that we have the deficit problem because we spend too much, not because we tax too little. Das amerikanische Volk glaubt ziemlich sicher, dass wir das Defizitproblem haben, weil wir zu viel ausgeben, nicht weil wir zu wenig besteuern. Das ist auch nur die halbe Wahrheit. Präsident Clinton und ein republikanisch geführter Kongress brachten das Kunststück fertig, mehr einzunehmen als auszugeben. Das hatte es in 30 Jahren nicht gegeben. Damals hieß es, die Gesamtverschuldung von seinerzeit 3 Billionen Dollar könne in 10 Jahren abgebaut sein. Sie hat inzwischen die 14-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Weil Clintons Nachfolger George W. Bush die Steuern senkte. Umgeschlagene 1,7 Billionen Dollar, wie immer auf 10 Jahre hochgerechnet. Und dann horrende Ausgaben, ohne dass jemals Steuern oder Beiträge erhöht wurden. 272 Milliarden, weil Bush durchsetzte, dass Medicaid, die staatliche Krankenversicherung der Senioren, nunmehr auch Arzneimittelkosten trägt. Über 1,3 Billionen für die Kriege in Afghanistan und im Irak, dann die Wirtschaftskrise. 700 Milliarden zur Stabilisierung der Banken und Versicherungen. 570 Milliarden zur Unterstützung des Immobilienmarktes. Eine Konjunkturspritze von 787 Milliarden. Und nun zeigte sich etwas Erstaunliches. Wenn Automobilkonzerne sich in die Pleite wirtschaften, sollen sie scheitern, konnte man hören. Und wenn es in Banken wie in einem Spielcasino zugeht, sollen sie zum Teufel gehen. Als diese Banken ihren Führungskräften dann auch noch millionenschwere Prämien zuschanzten, selbst solchen, die den Karren überhaupt erst in den Dreck gefahren hatten, schlug der Protest in Wut und Empörung um. So ist zunächst spontan und unkoordiniert diese merkwürdige Tea Party-Bewegung entstanden. Normalerweise protestieren Junge und Linke, hier waren es Grauhaarige und Rechte. Nicht um den sozialen Besitzstand zu bewahren, sondern um den staatlichen Regierungsapparat zurechtzustutzen. Diese Bewegung hat Amerikas politische Landschaft nachhaltig verändert, indem sie den Republikanern zu neuer Macht verhalf. Obwohl ihre ersten Opfer auch Republikaner waren, gestanden und Moderate, vor allem solche, die für Obamas Konjunkturpaket gestimmt hatten, sie wurden in den republikanischen Vorwahlen beiseite geschoben und durch Kandidaten ersetzt, die weniger an Kompromissen als an einem radikalen Kurswechsel interessiert waren. 87 der 242 republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus sind Neulinge. Die meisten liegen auf der Linie der Tea Party-Bewegung. Ob Speaker Boehner sie doch noch zu Kompromissen bewegen kann oder aber ob sie versuchen, die Republikanische Partei zu übernehmen, ist eine offene Frage. Als der Speaker sich im Frühjahr mit Präsident Obama im Rahmen des laufenden Haushalts auf eine Ausgabenermächtigung geeinigt hatte, versagte ihm ein Viertel der Fraktion die Gefolgschaft. Hier liegt der Kern der politischen Führungskrise in Washington. Die Demokraten lehnen größere Einschnitte in die Sozialversicherung und die Krankenversicherung der Senioren ab, solange nicht irgendwo die Einnahmen erhöht werden. Dies wiederum lehnen die Republikaner ab, und zwar kategorisch. Damit ist der Weg zu einer einvernehmlichen Lösung blockiert. Speaker Boehner ist nicht stark genug, um sich über den Widerstand in den eigenen Reihen hinwegzusetzen. Die Bevölkerung reagiert zunehmend ungehalten. Vor allem was die Haltung der Republikaner betrifft. Nur 3 von 10 Amerikanern, sagen die Meinungsforscher, wollen ihren Abgeordneten wiederwählen. Das würde die Hoffnung der Republikaner, im kommenden Jahr auch die Mehrheit im Senat zu erobern, in Frage stellen, von der Eroberung des Weißen Hauses nicht zu reden. Als wolle er die Kuh gewaltsam vom Eise treiben, machte Senator Mitch McConnell, der Obmann der Republikaner im Senat, einen völlig überraschenden Vorschlag. Soll der Präsident doch die Verschuldensobergrenze auf eigene Faust anheben? Der Präsident soll schwarz auf weiß zeigen, welche Kürzungen er unterstützt. Tut er das nicht, muss er die Verschuldensobergrenze allein anheben, ohne dass Republikaner das unterstützen. So kann der Präsident nicht behaupten, er unterstütze Kürzungen, wenn er es nicht tut. Er muss Farbe bekennen. Vom Kongress beschlossene Ausgabenkürzungen könne der Präsident an seinem Veto scheitern lassen. Verwirrend das Ganze auch für Republikaner. Wir sind doch nicht gewählt worden, die Ausgaben und die Kreditaufnahme zu erleichtern, kommentierte Senator DeMint von South Carolina. Das ist nicht unser Plan. Ich habe mit Abgeordneten und Senatoren gearbeitet. Wir werden einen Plan einbringen, der dem Präsidenten die Anhebung der Verschuldensobergrenze erlaubt, sie aber auf Jahre von Ausgabenkürzungen und Obergrenzen abhängig macht. Genau dies hat das Repräsentantenhaus mit seiner republikanischen Mehrheit vorgestern beschlossen. Die Anhebung der Verschuldensobergrenze von einem Beschluss abhängig zu machen, die Verfassung zu ändern, um die Vorlage ausgeglichener Haushalte zu erzwingen, wird schon im Senat scheitern. Ebenfalls vorgestern, das war die große Neuigkeit, meldete sich die Gang of Six, 3 demokratische und 3 republikanische Senatoren, die einen Vorschlag vorlegten, an dem sie etwa ein halbes Jahr gearbeitet haben. Als erstes wird die Verschuldensobergrenze angehoben. Senator Warner von Virginia, ein Demokrat. A downgrade of our debt would be a tax increase on every American in terms of higher interest costs. So that's got to be our first objective. Eine Herabstufung unserer Schulden wäre eine Steuererhöhung für jedermann durch höhere Zinsen. Das zu verhindern, muss unser erstes Ziel sein. Das zweite wäre, die Verschuldung in 10 Jahren um fast 4 Billionen Dollar zurückzufahren. Allein die Hälfte der Einsparungen träfe den Verteidigungsetat. Auch die Sozialversicherung und Medicaid, die staatliche Krankenversicherung der Senioren, müsste federn lassen. Gleichzeitig aber sollen die Einnahmen steigen. Senator Tom Coburn von Oklahoma, ein Republikaner. There's no question. Revenues, enhanced revenues, are part of this plan. And we think it'll be about $1 trillion. Ohne Frage. Einkünfte, erweiterte Einkünfte, sind Teil dieses Plans. Wir glauben, es dreht sich um 1 Billion Dollar. Widerspräche dies dem bisherigen Dogma der Republikaner, keine Erhöhung der Einnahmen? Nicht unbedingt, denn die Steuersätze für Privatpersonen und Unternehmen sollen gesenkt werden, die Abschaffung von Schlupflöchern, Abschreibungsmöglichkeiten und dergleichen soll es bringen. Präsident Obama zeigte sich erfreut und manche erleichtert, aber die Lösung ist das noch nicht. Es sei fraglich, ob der Plan in den restlichen 12 oder 13 Tagen in einen Gesetzestext umgeschrieben werden könne, gab Senator Warner vorgestern zu bedenken. Bis morgen klappt das sicher nicht. Außerdem kann eine Vorlage, die Steuern und andere Einnahmen berührt, laut Verfassung nur vom Repräsentantenhaus auf den Weg gebracht werden, nicht vom Senat. Der Druck, sich in letzter Minute zu einigen, wird steigen. Und wenn es dann doch noch klappen sollte, wird wieder einmal Winston Churchill zitiert. Die Amerikaner tun immer das Richtige, nachdem sie alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben.